Tja Leute, zu einer neuen Domian-Woche begrüße ich euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ihr könnt bei mir anrufen und dann unterhalten wir uns zusammen. Das ist die Telefonnummer 0180-5678-111 und meine Faxnummer 0180-5678-110. Rainer, 48. Hallo. Hi, Domian. Ja. Hi. Das ist der Renner nach 2 Jahren. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja, guten Morgen. Mein Thema sind die Fußbräuche. Ja, sehr schön. Ich habe 3-mal versucht, in den ganzen 2 Jahren dich zu diesem Thema zu erreichen, bin aber leider nie in die, ja, ich sag mal, in die Endausscheidung gekommen. Ja. Ich hatte fast den Eindruck, nein, der Jürgen, der mag sie nicht, der Domian, der mag sie nicht. Ich liebe sie. Nein. Ich liebe sie. Wir müssen mal den Menschen in der Bundesrepublik draußen, außerhalb von Nordrhein-Westfalen, erklären, was die Fußbräuche sind. Ja. Das ist eine Familie hier in Köln. Eine wirklich reale Familie. Und diese Familie wird seit, ich glaube, 10 oder 12 Jahren von einem WDR-Fernsehteam begleitet. Also die Kamera steht wirklich im Wohnzimmer und die steht wirklich in der Küche und filmt die Leute einfach so ab, wie sie leben und zeigt das ganz reale Leben. Das ist kein Drehbuch und also keine Fernsehserie in dem Sinne. Eine Realserie. Ne, so kann man es erklären. Das ist vollkommen korrekt. Weißt du, für mich ist der Fred als Familienoberhaupt in Anführungsstrichen eigentlich der Renner schlechthin. Ich liebe am meisten Annemie. Ehrlich? Annemie ist die Frau aus der Serie. Ja, Annemie ist so die, sie macht so herrlich, so in ihrem Outfit, in ihrem Körperkult, ja. Die ist schlechthin die Frau überhaupt, die sich lohnt anzuschauen. Aber der Fred hat dieses, weißt du, dieses Hemdärmelige, er hat ja. Den Humor, er hat auch diese Ehrlichkeit in allem dem, was er so sagt. Und nicht nur, dass ich Köln, dich und alles, was drumherum ist, sehr liebe. Mhm. Für mich sind die Fußball schlechthin die Sendung, an der ich mich aufbauen kann. Ist das wahr? Vielleicht blöd an, aber... Nun gibt es diese Serie ja nicht immer, sondern nur im bestimmten Intervall. Ne? Leider, ja. Ich glaube, um Weihnachten rum oft, ne? Und es gibt sie immer so praktisch 2-mal im Jahr, ja. Einmal zu Ostern und dann in der Weihnachtszeit. Ja. Und jetzt haben wir gerade die Wiederholungen gehabt, fast 26 Folgen in der Sommerpause. Mhm. Herzliches Dankeschön an den WDR. Ich reiß weiter nach oben. Ja. Ich weiß gar nicht, ob andere dritte Programme die Fußbräuche auch senden. Ich wüsste mal gerne, ich frage euch jetzt mal, in Bayern, in Sachsen oder wo ihr uns zuschaut, kennt ihr die Fußbräuche? Ist so, ja. Ist so. Und die, kommt das überhaupt an? Ich meine, die sprechen sehr kölsch, die sind sehr, es ist ein richtig kölsches Milieu, was darüber kommt. Du, ich habe mal mit der Ute Diehl, die ja die Produzentin ja. ist, schriftlich Kontakt aufgenommen. Und sie sagte mir, also sie schrieb mir viel mehr, es gäbe also auch Fanclubs in Bayern. Ist das wahr? In tiefsten Bayern, wo man eigentlich denken sollte, die verstehen Kölsch nicht. Ich bin ja mal gespannt, ob es noch ein Feedback jetzt in der Sendung gibt. Ja, ich hoffe. Sag mir mal, was es in dir angerichtet hat, als rauskam, dass der Sohn, er heißt? Der Frank so ein paar krumme Dinge gedreht hat. Ich war eigentlich bestürzt. Ja, ich war auch bestürzt. Ich war bestürzt ja. Vor allen Dingen... Ja, was die Eltern anbetrifft, die sie ja. offensichtlich sehr mitgenommen hat. Ich habe mit Annemie mitgelitten. Nein. Die Arme, ja, wirklich die Arme. Bist du ihnen? Ja, ich nehme an, du bist ja leidenschaftlicher Kölner, gehst gerne in den Pubs aus. Ihnen schon mal begegnet? Nein, ich bin ihnen noch ein einziges Mal auf einem WDR-Fest, aber leider in ganz, ganz kurz, nur oberflächlich. Wir haben nicht miteinander reden können. Ich möchte sehr gerne mit all denen mal reden. Du, wenn du mal, was ist das, so total irre, mit dir zu reden hier so, was ich jetzt noch nie geschafft habe in 2 Jahren. Ja. Wenn du es mal schaffst, du hast ja auch immer Prominente am Freitag spät ja. in der Sendung. Ja. Würdest du es mal anzetteln wollen, mit den Fußboys ein Feedback zu schalten in einer Freitagnacht? Das können wir mal registrieren und mal drüber nachdenken. Und dann bist du sicher einer, der eine Frage zu stellen hat an die Fußboys. Viele, aber dann, einige ganz bestimmt. Dann kommen wir auf dich zurück, Rainer. Ehrenwort. Ich danke dir. Und wenn ich die irgendwann mal sehe demnächst, werde ich auch einen herzlichen Gruß ausrichten von dir. Das ist ganz lieb von dir. Und vor allen Dingen, er hat ja in diesem Monat Geburtstag, Ende des Monats. Und ich denke, er ist eine Waage, so wie ich. Und naja, vielleicht kommt daher diese Leidenschaft. Gucken wir mal. Rainer, alles Gute. Mein lieber Domian, ich danke dir. Tschüss, Rainer. Ciao. Viel Glück für die Zukunft. Dankeschön. Also es ist gerade das Stichwort gefallen, Prominente am Freitag. Diese Woche Freitag haben wir einen Prominenten hier bei uns zu Gast, akustisch. Das ist Bärbel Schäfer und wir haben gleichzeitig eine Premiere hier in dieser Sendung im 1Live Talk Radio Und zwar wird Bärbel Schäfer per Bildtelefon zugeschaltet sein. Und ab Freitag dann könnt ihr alle im Lande, die ihr ein Bildtelefon habt oder eine Webcam habt, könnt euch bei uns auch mit diesem Gerät melden. Und dann seid ihr, mit denen ich dann rede, halt auch im Fernsehen zu sehen, in einem kleinen Ausschnitt oben auf dem Bildschirm. Weiter geht's mit Thomas. Und Thomas ist 29 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Thomas. Erstmal wollte ich dir sagen, ich finde deine Sendung absolut spitze. Ich gucke sie jetzt schon ein paar Jahre. Danke. Ja, und als ich letzte Woche zugesehen habe und da es um die Homosexualität, um AIDS ging, ja genau, das ist nämlich auch mein Problem. Mhm. Ich bin seit 15 Jahren in der Kirche beschäftigt und bin seit nunmehr 5 Jahren ordiniert. Bin also Würdenträger, ich predige. Erklär den Menschen mal, die da nicht so sehr viel mit zu tun haben. Was genau bedeutet das? Ich will nicht ganz genau so ins Detail gehen. Also ich bin sozusagen der Hilfspfarrer in unserer Gemeinde. Mhm, ja. Ich bin also nur nebenberuflich tätig. Ich mache das nebenberuflich, hauptberuflich bin ich in der Pflege. Es handelt sich aber um eine katholische Gemeinde. Evangelisch. In einer evangelischen Gemeinde. Evangelische Gemeinde, mhm. Ja. Ja, und vor 4 Jahren habe ich gesagt, ich kann und will so nicht mehr leben mit der Lüge. Habe auch jemanden kennengelernt gehabt und habe mich also erstmal in kleinen Kreis bei einem sehr guten Freund und meinem Gemeindepfarrer, der auch ein guter Freund von mir ist, geoutet. Mhm. Und habe ihn auch gefragt, was hat das für Konsequenzen für die Zukunft? Mhm. Da sagt er, keine, wenn du natürlich nicht gerade Händchen handeln und küssend mit dem Typen in der Kirche rumläufst. Mhm. Ja, und dann ging das halt so jetzt noch 2 Jahre weiter und dann fingen die Probleme an. Welcher Art? Wir hatten einen Konfirmand. Ich wusste nichts, als wir auf die Freizeit gefahren sind, um was es ging. Mhm. Nachts riefen mich 2 Konfirmande, hilf uns doch mal hier, der geht uns nach unten. Er ist erregt und ja, mach doch mal was. Ja, da bin ich rein, hab gemeint, um was geht's denn hier? Und ja, ist alles nicht wahr. Und dann habe ich erfahren, dass er vor einigen Wochen vor der Freizeit einen Zweitklässler missbraucht hat, sexuell. Mhm. Ja, und er muss wohl auch geahnt haben, was mit mir los ist. Also man hat dich da in eine Falle gelockt, oder wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Falle nicht, die 2 Konfis wussten wirklich nicht, um was es ging. Mhm. Was mich betrifft, aber der andere wusste wohl schon, was er damit anzufangen hat. Ja. Ja, und hat dann versucht, mir irgendwo klar zu machen, was willst du überhaupt, du bist doch genau einer von denen und du machst das ja auch genauso und ja, dann ist halt ein bisschen Gras drüber gewachsen so im Laufe der Zeit, der wurde auch dann rausgeschmissen, wurde auch nicht konfirmiert und dann fingen halt die Leute an, auch hellhörig zu werden in der Gemeinde. Lass mich doch nochmal fragen, das habe ich nicht richtig verstanden, in dieser Situation, als man dich da reingelockt hatte, wie kam denn da raus, dass dieser Konfirmand einen Zweitklässler missbraucht hat. Ach so. Ich bin dann zum Pfarrer, hab den geweckt, hab gemeint, hier, der hat gerade die 2 da betatscht, was ist denn da los, weißt du da was? Sagt er, ja, hab ich dir vergessen zu sagen, müssen wir aufpassen, da gibt's Probleme mit dem, der hat das und das gemacht. Mhm. Ja, und dann war's klar. Mhm. So, in welcher Situation bist du denn jetzt aktuell? Was ist denn daraus jetzt geworden und erwachsen? Er ist mittlerweile rausgeflogen, ist nicht konsumiert worden. Mhm. Ich habe auch keinen Kontakt mehr. Ich sehe ihn ab und zu, er winkt, aber ich ignoriere das natürlich. Mhm. Aber die Leute sind halt hellhörig geworden. Man hinterfragt, Mensch, der ist ja noch gar nicht verheiratet. Und ja, ich out mich auch täglich weiter. Ich sage es also jetzt mittlerweile ganz offen und habe auch auf meinem neuen Arbeitsplatz jetzt als Pfleger von vornherein gesagt, also es ist so, wie es ist. Und wo liegt denn jetzt im Moment das Problem? Das Problem liegt, dass der Druck für mich persönlich zu groß wird. Die Angst, was ist, wenn es an die ganz große Glocke kommt, wenn es dann plötzlich alle wissen, es wissen schon genug. Du redest jetzt von der Gemeinde? Ja, Die einige Väter der Gemeindeglieder. Dieser Vorfall mit diesem Jungen hat aber letztendlich damit doch gar nichts zu tun, oder? Ich weiß nicht, für mich persönlich schon, weil die Leute ja hellhörig geworden sind. Aber inwiefern sind sie hellhörig geworden? Durch das Gerede der anderen. Also man hat da in dem Zusammenhang auch irgendwas erzählt, dass du wohl vielleicht auch irgendwie schwul bist oder was? Ja, dieser Besagte, ich will auch nicht genauso ins Detail gehen, aber dieser Besagte hat auch dann in der Küche auf dieser Freizeit so gewisse Andeutungen gemacht. Ja, und dadurch ist es jetzt rum und man erzählt dieses und jenes und. Ja, man, ich habe da nichts gemacht, ich werde da auch nie was tun, ich bin nicht krank, ja. Sag mal, Thomas, was? Ich bin pädophil. Ja, du hast jetzt Angst letztendlich. Ja, vor was hast du eigentlich Angst? Ich habe Angst davor, irgendwann das zu verlieren, was ich mir in 15 Jahren aufgebaut habe. Was genau ist das? Ja, meine Stellung in der Gemeinde. Mhm. Davor habe ich Angst. Und du hältst es für möglich, dass diese Stellung wirklich zusammenbricht, wenn deine Homosexualität bekannt wird? Wenn dann die große Glocke kommt, ja. Mhm. Ich bin jetzt auf den Punkt, deshalb habe ich auch gesagt, ich rufe den Domian an, ich habe jetzt schon so viele Sendungen gesehen, ich bin soweit jetzt wirklich zu schreien und zu sagen, ich bin schwul, es ist so wie es ist, nehmt es zur Kenntnis oder schmeißt mich raus, ich habe einen Beruf, wenn es nicht ist, ist es nicht. Dann? Und ich muss jetzt am Sonntag predigen und spiele mit dem Gedanken, jetzt am Sonntag. Predige es in der Kirche. Ja, sag es in der Kirche. Das habe ich genau vor. Ja, das finde ich ausgesprochen richtig. Ja. Und fände es ausgesprochen couragiert. Und wir wollen mal gucken, wie die Gemeinde dann darauf reagiert. Vielleicht. Mein Freund wird mitgehen. Ja, vielleicht. Es kann ja sein, dass es ganz anders ist, als du vermutest. Es gibt ja mittlerweile doch schon sehr aufgeklärte Gemeinden und sehr tolerante Bestrebungen und Strömungen auch in der evangelischen Kirche. Ja, wir haben auch hier nicht weit entfernten Pfarrer, der mit seinem Freund im Pfarrhaus lebt und da ist es kein Problem, aber wir sind halt eine ländliche Gemeinde und... Natürlich. Klar. Ja, da ist das ein bisschen schwieriger. Thomas, ich ermutige dich dazu, sag es in der Predigt, wenn du predigst, wenn es dir gut tut und trage dazu bei, trage durch deine Aktionen und durch dein Engagement zu ein bisschen mehr Normalität. Mhm. Und ich möchte nächste Woche Montag nochmal mit dir sprechen. Gerne. Und nächste Woche Montag erzählst du mir, wie deine Gemeinde auf diese Predigt reagiert hat und du wirst mir genau erzählen, wie du es gesagt hast. Das werde ich tun. Ja. Ich sitze schon seit 2 Stunden an diesem Text und es ist verdammt hart. Ja, feil, mach es nicht zu plakativ, mach es aber ganz klar. Ich bringe es in Verbindung mit dem Liebestext aus dem Korintherbrief. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Sehr gut. Sehr gut. Damit bringe ich es in Verbindung. Also wir verbleiben so, wir werden dich anrufen nächste Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag und wir beide werden als erster, also das wird das erste Gespräch in dieser Sendung sein. Da freue ich mich drauf. Und ich denke Sonntag an dich und bin ganz, ganz gespannt, was du am Montag zu erzählen hast. Drück mir die Daumen. Wir drücken dir alle die Daumen, Thomas. Okay, ich tschüss, Thomas. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, wenn ihr meine Telefonnummer noch nicht wissen solltet, vor allen Dingen die am Radio, dann sage ich das nochmal. Also das ist 0180-5678-111. So erreicht ihr mich hier im Studio und wir können uns heute Abend über alles Mögliche oder auch unmöglich unterhalten. Marc, 26 Jahre alt. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Marc. Also mein Thema kommt mir gegenüber dem anderen jetzt relativ unbedeutend vor, obwohl es wahrscheinlich heute Abend so das Thema, Sportthema des Abends ist. Du kannst dir denken, was es ist. Oh nein, ich muss jetzt über Berti Vogt sprechen. Ich hab's schon geahnt. Es ist ja so, als wäre jemand gestorben, ne? Das ganze Fernsehprogramm berichtet nur über Berti Vogt. Also es ist unglaublich, dass irgendwelche Sachen wie in Russland oder sowas jetzt an zweite Stelle geschoben werden. Und Russland ist doch viel wichtiger als Berti Vogt, mein Gott. Denke ich auch, ja. Denke ich auch. Aber ich finde es sehr interessant, also wie das abgelaufen ist. Also um meinen Standpunkt mal klarzustellen, also ich finde es eigentlich, wenn du mich jetzt fragen willst, ob ich es gut oder nicht gut finde, also eigentlich frage ich dich jetzt gleich, ja. Ja, nur die Art und Weise, wie es abgelaufen ist, auch auf Seiten der Medien, was man dann so in der Bildzeitung liest und im Express liest, das fand ich schon ziemlich krass eigentlich. Also der Express, Kölner Express, große Boulevardzeitung hier im Rhein, hat heute getitelt, ich glaube so ähnlich, Berti, geh endlich oder ja, geh bitte doch. Geh, glaub ich, geh ja. Bitte geh, sowas, ja. Mhm. Ja. Nun wisst ihr ja alle, die diese Sendung kennt und mich kennt, dass ich in Sachen Fußball nicht der Beschlagenste bin. Sag mir doch mal, was, abgesehen von der heutigen sehr großen Schlagzeile, was die Medien da noch so verbockt haben in Sachen Berti Vogt, deiner Auffassung nach. Also es war ja schon bei der WM 94, haben sie ja, glaube ich, schon einen Vertrag aufgesetzt, wo sie ihm gesagt haben, bitte unterschreibe hier. Und was ich auch sehr krass finde, dass es immer sehr personalisiert worden ist. Ja, also es war immer so, weniger von der Nationalmannschaft die Rede, immer von Bertis Buben. Mhm. Und immer, wenn die Mannschaft verloren hat, wurde immer geschrieben, ja, Berti, das war ja nix. Und das fand ich eigentlich ungerecht, auch jetzt im Vergleich zu Franz Beckenbauer beispielsweise. Der war ja, hat ja eigentlich sportlich gesehen weniger Erfolge gehabt, nur war er halt so eine Art Lichtgestalt. Ja, ich habe heute Abend gelernt, in all den vielen Sonderberichten, dass er ein sehr erfolgreicher Trainer war. Ja, er war nicht der erfolgreichste überhaupt, nur weil er sich halt eben nicht in den Medien so darstellen konnte. Das war halt sein großes Manko. Und jedes Mal, wenn jetzt irgendwas schiefgelaufen ist, dann wurde gleich auf ihn eingeprügelt. Was meinst du denn, was jetzt der I-Punkt auf alles war, dass er sich dazu heute Nacht oder gestern oder wann auch immer entschieden hat? Was war es letztendlich? Was war das Ausschlaggebende? War das Malta oder was war es? Ja, Malta war, glaube ich, so das I-Tüpfelchen, weil das Problem ist auch, dass er sich mal so festgelegt hat, dieses neue System, was er gespielt hat, er gemeint, das ziehe ich jetzt durch. Oder auch mit Matthäus, hat er vor zwei Jahren gesagt, den nimmt er nie rein, jetzt nimmt er doch, er hat sich dauernd widersprochen, ist dauernd ein bisschen umgefallen. Und das haben ihm wahrscheinlich die Medien, also sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass man mit ihm so richtig salopp umspringen kann und dass er halt auch nicht so der Typ ist, der sich dagegen so wehren kann. Er hat sich nie gut verkauft. Genau. Ich dachte auch manchmal, wenn ich das dann im Fernsehen gesehen habe, er wirkte beleidigt, er wirkte patzig, er hat das nie mit Nonchalance irgendwie irgendwas geregelt oder zurückgekontert. Er war beleidigt, ne? Manchmal, das wirkte alles nicht so sehr sympathisch. Ja. Also ich finde auch die Erwartungshaltung hier in Deutschland, die ist so groß, wenn ich mir überlege, nur weil man jetzt im Viertelfinale ausgeschieden ist, das ist unter letzten acht der Welt, das wird ja als Katastrophe bezeichnet. Also ich finde, die Erwartung, man soll die echt mal runterschrauben, zum Beispiel Frankreich, was kaum einer weiß, die waren die letzten beiden WMs, waren die gar nicht qualifiziert. Ja, ja, natürlich. Und das interessiert wiederum keinen, ja. Uli Wickert sagt heute Abend, in Deutschland gibt es 80 Millionen Fußballspieler und 80 Millionen Trainer. Ja. Aber letztendlich steht im Moment nur einer wirklich zur Verfügung, das ist Jupp. Genau, Jupp Heynckes. Ja. Was hältst du von ihm? Beckenbauer hat sich für ihn auch ausgesprochen. Ja, aber sicherlich auch nur, weil alle anderen verhindert waren. Also Sind die wirklich verhindert? Wäre das nicht so, wenn die wirklich wollten, dann muss das doch irgendwie zu regeln sein, da aus den Verträgen rauszukommen. Ja, erstens mal so, also der Bundestrainer verdient, glaube ich, 40.000 Mark und im Vergleich zu einem Bundesliga-Trainer, die lachen darüber, ja. Wie viel verdienen die Bundesliga-Trainer? Also keine Ahnung, aber die verdienen tausendmal mehr. Also ist das die wirklich so? Die haben richtige Millionenverträge teilweise. Mhm. Also ich glaube, Hitzfeld verdient, keine Ahnung, 2-3 Millionen. Also ich weiß es jetzt auch nicht genau. Auf alle Fälle ist das im Prinzip ein lächerliches Gehalt. Und da sollte der DFB mal drüber nachdenken, ob man das nicht vielleicht ein bisschen erhöht, weil ich meine, im Arm ist der DFB bestimmt nicht. Ne? Also Elidios, wenn Sie jetzt gerade zuschauen sollten, schreiben Sie sich das mal in die Ohren, was Marc meint. Was wäre für dich denn jetzt die Ideallösung? Was sollte jetzt passieren? Ich meine, jetzt ist alles aufgemischt. Also in 4 Wochen ist das nächste Spiel und ich meine, bis dahin muss jemand gefunden werden. Also sollte jetzt möglichst schnell jemand gefunden werden. Also ich hoffe, dass Jupp Heynckes auch zusagt. Nur es muss endlich mal wieder Ruhe in die Mannschaft kommen und die Medien, finde ich, auch gerade so die Bild-Zeitung, die sollten auch mal eine Chance geben, Neuaufbau zu starten. Mhm. Ich meine, immer diese Erwartungshaltung, das ist, also ich finde es teilweise... Bist du denn mit der Mannschaft, so wie sie jetzt besteht, zufrieden? Wahrscheinlich wird ja eh das wieder alles neu gemacht, ne, wenn ein neuer Trainer kommt. Also ich finde es gut, dass mal wieder ein Mann geholt worden fürs Mittelfeld. Es hat so ein Mittelfeldregisseur gefehlt, ob das jetzt der Effenberg ist oder egal wer, aber es braucht mal so einen Mittelfeldkapitän, der mal das Spiel in die Hand nimmt und so ein bisschen den Regisseur macht. Mhm. Und das finde ich ganz gut und ich meine, wir haben gute Spieler, nur das Problem ist halt auch, dass die meisten Vereine, die fördern lieber irgendwelche jungen ausländischen Talente. Es gibt keine richtige Nachwuchsförderung mehr, ne? Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem des deutschen Fußballs. Ich habe vor kurzem ein Interview gesehen mit einem Spieler aus der U21-Nationalmannschaft und der hat gemeint, er kommt bei Vereinen kaum unter, weil die lieber irgendwo im Ausland was einkaufen und deswegen halt auch die Konkurrenz so stark ist, dass deutsche junge Spieler überhaupt keine Chance mehr haben. Und das ist eine eklatante Fehlentwicklung. Finde ich schon. Also man sollte da wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen, mehr nationalistisch denken. Also jetzt nicht im negativen Sinne gemeint, sondern vielleicht wirklich sagen will, hier ist es unsere, ist unsere Jugend. Und ich meine, die Entwicklung, die sieht man zum Beispiel beim Eishockey, ja, da können unbegrenzt viele Ausländer eingesetzt werden und die Nationalmannschaft, die geht den Bach runter. Vielleicht sollte jetzt nicht nur der Bundestrainer gehen, sondern vielleicht sollte auch die ganze Spitze des DFB ausgetauscht werden. Ja, das ist natürlich immer leicht zu sagen, ne? Aber ich meine, die machen schon gute Arbeit. Also Egidius Braun ist vielleicht auch nicht mehr ganz der Jüngste, ja. Aber ich sag mal so, ich finde, seine besten Zeiten sind auch vorbei. Ja, das kann man so sagen, ja. Aber ich denke mal, die ganzen Nachwuchstrainer, die so im Jugendbereich arbeiten, die sind schon relativ gut eigentlich, kann man sagen. Hast du Mitleid mit Berti? Wenn du an ihn denkst du, ach, der arme Kerl, der sitzt jetzt zu Hause bei deiner Frau und bläst. Ich sag mal, er hätte sich auch ein bisschen ersparen können, wenn er früher selber abgetreten wäre. Ja. Zum Beispiel nach der Europameisterschaft abgetreten wäre, mit dem Gewinn. Das alte Lied, ne? Von Leuten, die im Zenit des Erfolges stehen und sie können nicht loslassen. Aber da kennen wir viele andere Personen auch, die so drauf sind. Danke für deine Meinungsäußerung. Bitte sehr. Tschüss, Marc. Schöne Sendung, ja. Tschüss. Jetzt ist Mesut am Telefon. Ja, hallo Domian. Ist das richtig ausgesprochen, Mesut? Ja, Mesut ist richtig. 20 Jahre alt. 20 Jahre alt, genau. Und ich habe ein Problem. Ich bin ein Türke. Ja? Und ich bin mir, sagen wir mal so, ziemlich sicher eigentlich, dass ich schwul bin. Mhm. Und da wollte ich eigentlich so von dir einen Rat haben, so, weil bei Mädchen so, wenn ich mit Mädchen was mache, so, es sind meine Gefühle nicht so groß wie bei Jungs. Mhm. Hast du denn schon, hast du schwule Erfahrungen schon gesammelt? Ja, also, ich war mal bei einem Jungen, der hat also, so, Dings hatten wir dann, wie nennt man das, Oralsex hatten wir mit, hatte ich mit dem. Immerhin. Ja, und mhm. dann war ich im Lulu in Köln. Das ist eine große Diskothek? Ja. Eine schwule Diskothek? Mhm. Schwule Diskothek. Und da habe ich dann auch einen kennengelernt, mit dem habe ich dann halt rumgeknutscht und in den Darkroom gegangen und mhm. so. Gleich in den Darkroom? Ja, gleich in den Darkroom, aber so viel ist da nicht passiert. Mhm. Und dann bin ich halt, ja, irgendwie so, denke ich jetzt so, soll ich das meinen Eltern sagen oder nicht? Mhm. Oder wie soll ich jetzt meinen Weg weitergehen, ob ich jetzt... Weißt du, das ist natürlich eine jetzt ganz gravierend große Frage, ne? Wie, das, du kommst aus einem anderen Kulturkreis und ich weiß aus zahlreichen Gesprächen, hier in meiner Sendung, auch aus meiner Sendung, dass sehr viele türkische Familien, gerade was dieses Thema angeht, nun erzkonservativ sind. Aus welchem Elternhaus kommst du denn? Wie sind deine Eltern denn so drauf? Ja, wie sind meine Eltern so drauf? Naja, mein Vater, der ist so, ja, man kann sagen, der ist ziemlich westlich orientiert. Mhm. Und meine Mutter auch. Aber bei dem Thema, da sträuben sich die Haare und so. Und die mhm. sagen so, ja, wenn ein Sohn von uns schwul werden würde oder sagen wir schwul sein würde, dann würden wir das nicht überleben können, meinen die und so. Wie viele Kinder seid ihr? Bitte? Wie viele Kinder seid ihr? Wir sind insgesamt vier mit vier. Meiner Schwester. Weiß es sonst irgendjemand aus deiner Familie? Nein, das weiß keiner. Mhm. Also, auch Freunde nicht? Doch, Freunde wissen das schon, mhm. aber die kennen dann wiederum meine Familie nicht. Mhm. Und ihr habt aber schon mal zu Hause über dieses Thema so ein bisschen gesprochen, dass du das so sagen kannst, was du gerade gesagt hast? Ja, so ein bisschen haben wir schon über das Thema gesprochen, mhm. aber ich habe keine Andeutung gemacht, dass ich irgendwie so mhm. wäre. Ich habe unheimliche Angst davor. Mhm. Fragt man dich denn nicht auch schon mal so nach Freunden, dass du niemanden mit nach Hause bringst? Uff, ja, die fragen mich schon, aber das ist... Noch ja, kannst du dich rausreden, ne? Da kann ich mich dann noch irgendwie rausreden, mhm. ja. Für dich ist das aber, für dein Selbstverständnis ist es eigentlich klar, dass du eher schwul bist als denn heterosexuell. Ja, dass ich eher schwul bin, weil bei Jungs habe ich einfach mehr Gefühle, die sind mhm. da ehrlicher. Lebst du denn zu Hause bei deinen Eltern noch? Ja, ich lebe noch bei meinen mhm. Eltern. Ja. Voraussichtlich wie lange? Voraussichtlich wie lange? Ja, wahrscheinlich für immer, weil meine Eltern ziehen weg in die Türkei. Wir haben hier ein Haus gebaut und mhm. wir bleiben dann hier in dem Haus. Mhm. Was machst du vom Beruf? Zum Beruf mache ich jetzt zurzeit einen Lehrgang beim Arbeitsamt. Das mhm. ist für Leute, die mal psychisch krank waren. Und das mhm. war auch deswegen. Wie? Weil ich halt so, ich habe mich damit so rumgequält. So, also, was bin ich jetzt oder wie bin mhm. ich? Weil ich habe mich für gefühlskalt gehalten. Und ja, so. Und deshalb bist du wirklich psychisch krank geworden? Ja. Was heißt das? Warst du in einer Therapie? Oder? Ja, ich war in Düsteln in Behandlung. Das ist eine Klinik, ne? Ja, das ist eine Klinik. Wurde das in dieser Klinik thematisiert, das Thema Schwulsein, Homosexualität? Das habe ich zwar denen auch gesagt, aber die haben das nicht so als allzu großes Problem gesehen, weil die haben mir da überhaupt nicht helfen können. Was sind das nur für Fachleute, Mensch? Das haben die nicht als großes Problem gesehen? Nee, haben die nicht. Aber die wussten doch, aus welchem gesellschaftlichen Umfeld du kommst und ja. welchem familiären Zwang du, ja. in welchem Zwang du stehst. Das wussten die alles, ja. Mhm. Auf jeden Fall, da bist du jetzt raus und du hast dich für dich einigermaßen wieder gefangen. Du klingst ja jetzt auch relativ stabil. Ja, ich habe mich einigermaßen gefangen, ja. Mhm. Weißt du, Mesut, dass das Üble ist, dass du wahrscheinlich gerade erst am Anfang eines sehr schwierigen Weges stehst. Ja. Denn es wird wohl nichts daran vorbei führen, dass du das deinen Eltern irgendwann sagen wirst müssen. Und du dann unter Umständen in Kauf nehmen wirst müssen, dass du erstmal dich von deinen Eltern entzweist. Ja. Oder erstmal auf Distanz gehst. Ja, aber wenn ich das denen sage, dann sage ich das mal so, dann bin ich sozusagen auf der Straße, ne? Mhm. Weil die würden mich auf jeden Fall rausschmeißen. Deswegen fragte ich gerade, deswegen fragte ich dich gerade auch, wie lange du voraussichtlich da noch arbeiten wohnen wirst. Ja. Und ob du vielleicht eine Aussicht auf eine Arbeit und eine eigene Wohnung hast. Ja, vielleicht wäre es im Moment nicht. Vielleicht wäre es wirklich besser, dich erstmal auf eigene Beine zu stellen, mhm. ne, dass du perspektivisch eine eigene Wohnung hast, dann ist der Druck für dich nicht so ungeheuer groß und es ihnen erst zu sagen, wenn du aus dem Haus raus bist. Aber du musst es ihnen sagen, über kurz oder lang. Du kannst nicht ewig dieses Versteckspiel spielen. Und je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger und komplizierter wird das. Ich finde, du kannst das deinen Eltern zumuten. Du musst es deinen Eltern sogar zumuten. Aber ich habe Angst davor. Ist mir klar, weiß ich. Weiß ich. Aber du wirst dir nur Gutes tun, wenn du es ihnen sagst. Mhm. Und letztendlich tust du ihnen auch nur Gutes, weil du nämlich ehrlich bist und nicht irgendwie gegen dich selbst lebst. Obwohl es manche Eltern gibt, auch deutsche Eltern, die das am liebsten von ihren Söhnen verlangen würden oder von ihren Töchtern. Nämlich, dass die Kinder gegen ihr eigenes Gefühl leben. Und so weit darf es bei dir nicht kommen. Also muss ich das denen wohl sagen? Ja, ich finde schon. Aber ich finde auch, das kannst du dir ruhig ein bisschen bequemer gestalten, sag es ihnen erst, wenn du aus dem Haus raus bist. Weil sonst erlebst du die Hölle unter Umständen in dem Haus. Was meinst du denn so ganz konkret, was passiert, wenn du an einem Tisch sitzt mit den beiden Eltern und es ihnen sagst? Was sagen die dann? Ja, was sagen die dann? Also ich denke, mein Vater wird irgendwie, entweder wird er aufstehen und weggehen, oder er wird halt aufstehen und ausflippen, was er so öfters gemacht hat bei einem so ähnlichen Themen. Ich meine so. Was heißt ausflippen? Hast du Angst vor Gewalttätigkeiten? Ja, habe ich sehr große Angst, weil mein Vater ist nicht gerade so ein ruhiger Mensch, so Diskussionen und so weiter. Dann kann das auch schon mal zu Handgreiflichkeiten kommen. Wie schätzt du deine Geschwister ein? Wie werden die reagieren? Ja, also ich habe jetzt große Angst, dass mein Bruder zuhört, weil der hat oben ein Radio, oben in seinem Zimmer. Ich sitze jetzt unten im Wohnzimmer und der hört dir sehr gerne zu. Mhm. Deshalb weiß ich nicht, ob er das jetzt alles mitgehört hat. Also, aber der Bruder von mir ist, sagen wir mal, absolut gegen Schwule. Mhm. Der meinte auch so, ja, wenn ich Schwulen sehen würde und so, ich würde ihn eigentlich direkt klatschen, obwohl er meinte so, dass du auch schwul wärst. Ich bin auch sehr schwul, ja. Ja, ja. Und er soll dich in Köln gesehen haben, hat er gesagt, aber ja, er hat nur gesagt, er soll gesagt haben, ja, hallo Domian, und dann soll er wieder weitergefahren sein. Vielleicht erinnerst du dich daran, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall, warum hat er dich dann nicht geklatscht, wenn er halt sagt, er klatscht dich in den Schwulen, wenn er ihn sieht. Also ich meine, wenn ich es ihm sagen würde, dann, ich weiß nicht, was er dann machen würde. Wenn dein Bruder diese Sendung oft sieht oder sehr gerne hört, dann kennt er ja auch meine Position. Ja. Und er kennt ja auch all die vielen, auch wunderbaren homosexuellen Menschen, die hier anrufen. Das findet er nicht wunderbar. Das findet er abartig. Aber warum hört er sich das denn alles dann immer an? Hier rufen so viele Schwule an. Ja, da rufen so viele Schwule an, klar, aber da rufen ja auch andere an. Und ich weiß nicht, warum. Also wenn er jetzt zuhören sollte, wir wollen mal nicht seinen Namen nennen. Ja. Ne? Mhm. Ich möchte ihn jetzt, ich nenne ihn jetzt mal Kai. Mhm. Er mag wahrscheinlich ganz anders heißen. Lieber Kai, wenn du jetzt zuhören solltest. Ich respektiere ja, wenn das nicht deine Welt ist und wenn du es auch ekelhaft findest. Kein Mensch dieser Welt will dich ja bekehren, dass du schwul wirst oder so etwas. Aber du hast einen Bruder. Und ich finde, dass die Bruderliebe höher stehen muss als irgendeine moralische Auffassung oder Anschauung. Wenn du auch andere moralische Auffassung bist, okay. Aber dein Bruder ist wichtiger. Und das Allerwichtigste vor allen Dingen ist, dass dein Bruder glücklich ist. Und dass dein Bruder ein gutes Leben führt. Und du hast die verdammte Pflicht, deinem Bruder beizustehen. Vielleicht auch gegen die Eltern. Kein Mensch verlangt von dir, dass du es richtig gut findest, das Schwule machen. Kein Mensch. Das ist nicht deine Welt, das akzeptiere ich auch. Aber ich akzeptiere nicht, wenn du deinen Bruder verstößt. Der Bruder ist heilig, die Familie ist heilig. Und wenn der Bruder sagt, das ist mein ehrliches Empfinden, mein Herz und meine Seele, dann muss das für dich Gesetz sein. Mesut. Ja. Hoffentlich hat er zugehört. Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Dann wäre das nämlich einiges leichter für mich. Hast du es aufgenommen? Bitte? Hast du die Sendung hier aufgenommen? Nein, ich habe die Sendung nicht aufgenommen. Mhm. Nein, habe ich nicht. Also. Ja. In der Familie, bei den Eltern noch ein bisschen abwarten. Mhm. Und vielleicht wäre es ja gar nicht so schlecht, vielleicht mit dem Bruder mal zu reden. Du kannst ja mal abwarten, ob er das mitbekommen hat heute Nacht hier. Ja. Und wie er dann reagiert, vielleicht könnt ihr ja zusammen dann doch eine Koalition bilden. Vielleicht. Ich würde es dir so sehr wünschen. Ja, danke. Mesut, alles Gute. Ja, okay, Domian. Alles Gute. Okay. Tschüss. Jetzt haben wir 1:29:20 und jetzt machen wir eine kleine Pause. Ihr Lieben, wir machen weiter. Hier ist Radio 1 Live und das wäre der Fernseher mit dem Talkradio Domian. Heute sind wir offen für alle eure Themen, über die ihr mit mir reden wollt. Morgen heißt unser Thema Meine Ekstase. Und da möchte ich mich mit euch unterhalten über Dinge, die euch so richtig den letzten Thrill vermitteln. Und nächste Woche Freitag ist hier zu Gast bei uns akustisch Bärbel Schäfer. Dann könnt ihr fast 40 Minuten mit mir über Bärbel Schäfer plaudern oder sie auch hart kritisieren. Sie wird zuhören. Und am Ende unterhalte ich mich dann mit ihr über all das, was ihr vorher gesagt und gefragt habt. Ja, die Telefonnummer 0180-5678-111. Die müsst ihr wählen. Das ist die Voraussetzung, sonst können wir hier nicht miteinander reden. 0180-5678-111. Justin, 18 Jahre. Hallo, Domian. Ja. Mein Thema ist der Haarausfall. Der was? Der Haarausfall. Der Haarausfall. Ja. Du bist süße 18 Jahre alt und du hast schon Haarausfall? Ja, also... Mann. Ich habe eigentlich ziemlich trockene Haare und habe dann in einer Zeitungsanzeige von einem Haarinstitut gelesen. Ja. Und bin dann heute dort auch hingegangen. Und da hat mich ein Mann untersucht und der hat dann festgestellt, dass ich sehr starken Haarausfall schon hätte. Wie, das hast du nicht selbst gemerkt vorher? Ja, mir kam es etwas dünner vor, aber er hat dann gesagt, im vorderen Drittel seien 50% schon weg und so stark kam es mir eigentlich gar nicht vor. Ja. Ja, und das ja, und war dann ein ziemlicher Schlag. Ja, wie? Und der hat das dann gesagt in dem Haarinstitut und wollte dir irgendeine Therapie aufschwätzen, oder was? Ja, genau. Der hat dann gesagt, sie wären ein Haarinstitut, sie hätten Exklusivrechte an Schweizer Präparaten und mit denen könnte... Sie wären die einzigen, die die Haare, die noch auf dem Kopf sind, retten könnten und den Ausfall stoppen können. Also sie wollen keine neuen einpflanzen oder so, sondern die alten noch retten. Und er hat mir dann Therapie empfohlen und die sei auch hundertprozentig erfolgreich, hat er gemeint. Ja. Aber die fängt bei 3000 Mark an und wenn sie also komplett durchgezogen wird, geht sie bis 5.000, 6.000 Mark. Und wo ich das Geld hernehmen soll, das weiß ich halt auch nicht so recht. Ist eine richtige Stange Geld. Ja. Jetzt müsste man aber erstmal klären, ob das nun stimmt mit dem heftigen Haarausfall. Wenn du selbst den Eindruck gar nicht hast, würde mich das schon mal stutzig machen in deiner Stelle. Ja gut, er hat gemeint, das hätte bei mir schon vor 3 Jahren angefangen und das hätte sich dann halt über 3 Jahre verteilt. Und die Geheimratsecken bei mir waren schon... Die hast du schon. ...ziemlich stark. Ja. Aber... So im vorderen Teil habe ich dann heute Mittag mal selber nachgeguckt und es ist doch weniger, also wenn man es genau mal anguckt. Also ich würde da ja auch mal ärztlichen Rat erstmal reinholen. Ja gut, aber der normale Hausarzt würde da vielleicht auch nicht viel. Ich weiß gar nicht, welcher Arzt ist für Haare zuständig? Ein Hautarzt? Ihr Lieben, ich weiß es nicht. Ich glaube ja, ne? Ja, also das war jetzt ein ganz normales Institut und das war, glaube ich, auch kein Arzt. Nee, ich meine, ich überlege jetzt gerade, wo du mal hingehen solltest, um eine objektive Meinung zu hören. Vielleicht wäre ein Hautarzt oder dein Hausarzt wird dir auch sagen, welcher Arzt sich da gut auskennt und dir das beurteilen kann. Ich meine, die Brüder wollen natürlich dir das Geld aus der Tasche ziehen. Ja gut, er hat halt gemeint, dass der Haarausfall immer stärker werden würde und gut, mit 20 wäre dann zumindest vorne nicht mehr viel da. Und ist das denn für dich überhaupt ein Problem? Es gibt ja auch nur auch sehr schmucke Männer, die ganz wenige Haare haben oder ganz viele schneiden sich Glatzen. Ja gut, aber ich mag eigentlich Haare und stehe auch auf Haare und war auch immer auf meine ziemlich stolz. Und jetzt sowas. Jetzt sowas. Justin, da ich dich leider nicht sehen kann, das wird sich vielleicht in der nächsten Zeit ändern, wenn wir Bildtelefon haben und du ein Bildtelefon hättest. Dann kann ich das aber gar nicht beurteilen. Geh mal zu einem ordentlichen Arzt und der soll das mal untersuchen und soll dir einen Rat geben, ob du da in irgendeiner Weise was unternehmen solltest. Und dann gibt es vielleicht auch noch andere Institute, die ein bisschen billiger arbeiten. Ja, also das ist halt so, wie er gesagt hat und wie ich von anderen Zeitungsanzeigen auch gelesen habe, das Einzige, dass die Haare, die noch drauf sind, dort auch... Ja, lass dich mal beraten von einem Fachmann. Es gibt vielleicht noch ganz andere Methoden, die du nicht kennst, die ich nicht kenne. Also, geh zu einem Arzt, lass dich beraten und dann gucken wir weiter und hoffen, dass du keine Glatze bekommst. Ja gut, ich weiß halt nicht, an wen ich mich da wenden soll. Frag doch einfach mal deinen Hausarzt, wen er empfiehlt, wer da gute Detailkenntnisse hat. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, da gibt es ja irgendwelche Institutionen, die nachprüfen können, ob das so ein seriöses Unternehmen ist oder nicht, aber... Also, ehe ich jetzt nochmal sage, geh zum Arzt, verabschieden wir uns. Okay? Alles klar. Justin, tschüss. Ciao. Wen haben wir denn jetzt? Matthias? Matthias, 28. Ja, hallo. Matthias, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Ich rufe an und zwar ist ein bisschen härter als das Thema, was eben vorher war. Ich habe vor 5 Wochen erfahren, dass ich positiv bin. Mhm. Und naja, die letzten 2-3 Wochen, die waren natürlich heftig. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht zu viele Bekannte zuhören, weil ich ehrlich gesagt, meine größte Angst ist im Moment die soziale Seite, ne? Der soziale Tod, da habe ich Riesenangst vor. Wie hast du es erfahren? Hast du einen normalen AIDS-Test gemacht? Ja, ich hatte eine Beziehung beendet und dann, ich mache jedes Jahr so ein Check-up beim Arzt und beginne danach, das habe ich eigentlich immer gemacht. Ich bin dann zum Gesundheitsamt gegangen, habe das vom Gesundheitsamt anonym machen lassen und ja, habe mir nichts dabei gedacht, bin sogar noch 2 Wochen später hingegangen. Normal bin ich immer eine Woche später hingegangen. Mhm. Und habe echt nicht mitgerechnet, weil ich nicht rumgemacht habe oder sonst irgendwas, wirklich eine feste Beziehung gehabt habe. Und dann kam ich da hin und habe mich da hingesetzt und der sagte dann schon, setzen Sie sich mal hin, da wusste ich ja schon Bescheid, was passiert ist. Ne? Mhm. Und normal sagen sie dann an der Tür, ja, ist okay, gehen Sie raus, ist alles okay. Es wird dann ja nochmal ein zweiter und ein dritter gemacht. Ist das schon passiert bei dir? Ich habe bei meiner Hausärztin dann nochmal machen lassen. Mhm. Und da waren dann natürlich noch 5% Hoffnung irgendwo, die ich irgendwo versucht habe noch auszuschöpfen, aber und das ich habe da noch dran gehangen. Ja. Ich habe da dann wirklich noch dran gehangen an den 5%, aber... Aber es war wieder negativ, das heißt positiv. Ja, es war positiv, ja. Mhm. Ich meine, das ist so ein makabres Wort, dieses Positiv. Ja, finde ich auch manchmal, ja. Du hast gerade gesagt in so einem Nebensatz, ich war in einer festen Beziehung und es hätte gar nicht passieren können. Das heißt, du weißt nicht, wo du dir das geholt hast? Doch, ich weiß es. Ich habe sofort, als der mir da auf dem Gesundheitsamt sagte, ja, wir haben Antikörper festgestellt, sie sind positiv. Das heißt, du bist fremdgegangen? Nee. Das schoss mir sofort durch den Kopf, das ist er gewesen. Ach, er war das. Ach so, deine Beziehung, dein Freund. Ja. Mhm. Das ist mir so, ich habe jetzt noch mir den Kopf zermartert, habe mir schon noch überlegt, meine Güte, wo könntest du das sonst noch herhaben? Moment, das heißt, er war oder ist, du bist getrennt mittlerweile von ihm? Wir sind seit, 4 Monaten getrennt. Mhm. Das heißt, er ist auch positiv? Da gehe ich mal stark von aus. Und wusste er das? Das ist ja jetzt die Frage und es kristallisiert sich im Moment immer mehr raus, weil er sich halt verleugnet, weil er ganz blöde Sprüche loslässt, wenn ich einen Anruf oder so, er müsste zur Ruhe finden. Also der erste Anruf, ich musste ihm das leider Gottes am Telefon sagen, weil es ist eigentlich kein Thema fürs Telefon, aber er ist weiter weggezogen und ich konnte dann nicht gerade hinfahren. Und wir hatten 2 Wochen vorher, hatte ich noch einen Umzug gefahren und dann hatte ich angerufen, weil er hat einen neuen Freund. Und das war eigentlich meine größte Angst. Mhm. Weil ich wusste, oder ich weiß es, er hat es. Ich weiß es wirklich. Mhm. Und ich habe wirklich dann Angst gehabt, meine Güte, jetzt zieht er noch den nächsten mit rein. Mhm. Ich habe noch nicht mal mehr an den also, gedacht. Also, du gehst davon aus, dass der das auch wusste, als ihr schon zusammen wart? Es kommt jetzt immer mehr raus. Also und er hat es dir nicht gesagt? Nee, er hat es mir nicht gesagt. Und ihr habt ohne euch zu schützen miteinander geschlafen? Wir haben das erste halbe Jahr haben wir uns geschützt und nach einem halben Jahr dann immer... Ja, ich habe mal geguckt, ich habe ihn mit riesengroßen Augen angeguckt und habe dann gesagt, da ist nichts, nee, mach dir keinen Kopf, ich bin gesund und wie das halt so ist, ich sag mal, da im Bett noch ewig, das ist ja auch abtörend irgendwo, wenn man mal ehrlich ist, ne. Ich habe dann halt irgendwann, habe ich vertraut, ich war blöd. Das muss man ja nur auch nicht gerade im Bett bereden, ne? Das kann man ja auch am Tage bereden, wenn man ein Paar ist und zusammen ist. Mein Gott, wie schlimm. Ja. Was kann man dazu sagen? Es ist schlimm, aber... Nein, weil ich nur einige Male auch schon hier in der Sendung solche Streitgespräche hatte, darüber, ob man das nur sagen soll, ob man es nicht sagen soll. Wie verantwortungslos von diesem Mann, wie hinterhältig, wie bösartig. Das ist schlimmer, als dass es so ist. Für mich ist das jetzt schlimmer, weil das ist dieser Missbrauch. Das ist ja ein Missbrauch in aller... Ich glaube, juristisch gesehen kann man ihn sogar anzeigen. Da gibt es, mir hat neulich ein Zuschauer da Informationen geschickt, ich meine, aber da steht der Sinn wahrscheinlich auch nicht nach, jetzt da juristisch vorzugehen. Naja, also im Moment, ich meine, ich habe es im Hinterkopf, ich habe den Gedanken, wenn es sich jetzt wirklich bestätigen sollte, wenn ich jetzt hundertprozentig weiß, der war es. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob er jetzt zuhört, wenn er jetzt zuhört, vielleicht geht ihm schon die Muffe oder was, vielleicht meldet er sich deswegen nicht. Also ich will es nochmal ganz festhalten, du bist... mittlerweile fast hundertprozentig davon überzeugt. Ja, weil ich war letzte Woche nochmal beim Hausarzt. Mhm. Mein Hausarzt hat zu mir gesagt, ja, vor der Beziehung waren sie negativ. Also er konnte in seinen Akten direkt gucken, weil ich mich immer testen lassen habe. Mhm. Und ich weiß genau, dass ich in der Beziehung nichts gemacht habe. Mhm. Also so viel Grips habe ich noch im Kopf, was dass ich weiß, was okay. ich gemacht dann habe. Ist natürlich jetzt noch die entscheidende Frage, ob er es von sich auch wusste und ob er es mit Bewusstsein dir im Prinzip weitergegeben hat. Ja, ja, ne? Ja. Das ist jetzt die ganz entscheidende Frage. Ja, und das ist jetzt, das war ein Punkt, ich habe von ihm einen Computer gekauft. Und da war nicht alles gelöscht. Da war zum Beispiel dieses Lexikon war drin, ne? Und ich sag mal, dieses Lexikon im Computer, das baut sich ja eigentlich auf, dadurch, dass ich dem Lexikon was gebe, weil der Computer ist eigentlich doof, wenn ich den kaufe, ne? So, und dann ich habe jetzt, seitdem ich das weiß, komischerweise, was ich nie gemacht habe, angefangen Tagebuch zu führen und irgendwie habe ich in meinem Tagebuch über dieses Wort Karzinom geschrieben, weil ich da Angst vor habe, dass es vielleicht irgendwann mal sein könnte. Man macht sich ja die beklopptesten Gedanken erstmal. Ich meine, ich komme da im Moment eigentlich schon wieder relativ gut mit klar, weil wenn ich am Tag arbeite, denke ich halt nicht dran. Aber ich habe dieses Wort da reingeschrieben und habe diese Lexikonfunktion abgefragt und habe eigentlich gedacht, dieses Wort dürfte der eigentlich nicht kennen, das Lexikon. Und der schmiss mir viermal, also vier Beziehungswörter dazu raus. Und da habe ich mir irgendwo gedacht, ja meine Güte, hoppla, den hat der vorher gehabt, den Computer. Das ist ja nun nicht gerade ein Wort, was man alle Tage benutzt. Ne? Wie war das denn eigentlich? Du hast immer regelmäßig einen Test gemacht. Hast du das denn von ihm nicht auch verlangt damals, dass er einen Test macht? Ich habe das schon mal verlangt. Ich habe das eigentlich immer verlangt. Aber es ist ja letztendlich auch ein Hohn, dieser Test, weil wenn das Ergebnis da ist, kann der schon wieder funktionieren. Natürlich, ja. Ne? Wie lange wart ihr zusammen? Du hast es, glaube ich, gesagt. Ja, wir waren anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Du hast ihn jetzt richtig mit dieser Anschuldigung auch konfrontiert und er versucht sich da rauszuwinden, oder wie? Ja, dass ich stutzig wurde, das war eigentlich schon im ersten Gespräch, weil ich habe ihn dann erreicht und ich habe ihm das dann am Telefon gesagt und er hat dann am Telefon... Also die Reaktion von ihm, die war sehr seltsam, weil normalerweise habe ich gedacht, ja, wenn er das jetzt nicht wüsste, dann müsste der ja eigentlich nach hinten kippen, dann ist er auf den Schlappen fallen. Ne? Also der war total gefasst, ruhig und hat dann gesagt, ja, wir müssen uns treffen, wir müssen miteinander reden. Und da habe ich irgendwo schon gedacht, so, da habe ich rausgehört, ach Gott, der weiß es wohl. Was empfindest du diesem Mann gegenüber, jetzt, heute, aktuell? Zuerst war eine riesen fette Wut da, die war vor 3-4 Wochen noch da. Das war so eine Wut, der hätte mir, glaube ich, nicht gegenüberstehen dürfen. Er hat es dir ja angetan. Ja, das... Ne, ist es so. Jetzt im Moment, ich will eigentlich nur noch, und dann will ich, glaube ich, mit den Menschen, glaube ich, auch nichts mehr zu tun haben. Weil ich habe den bösen Verdacht, dass er es vielleicht gemacht hat, weil er sich gedacht hat in seinem Hirn, ja, den ziehst du jetzt mit ins Boot rein und dann fährt er mit dir bis zum Schluss. Ne? So ungefähr wird er vielleicht gedacht haben. Ah, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Da darf man auch gar nicht, ich darf da auch gar nicht so weit denken, weil ich muss ja irgendwie weiterleben. Ja, ist klar, ja noch weiter. Ist klar, ja, du musst jetzt nach vorne. Du musst das in irgendeiner Weise jetzt für dich klären und du musst da natürlich auch nach vorne gucken. Und so hart das ist, man muss sagen, es ist jetzt passiert, ne? Und du musst dich jetzt mit all dem arrangieren und dann das Beste aus deinem Leben machen. Ja, ich versuche halt und sage Gott sei Dank, ich habe zwei Leuten gesagt, einen sehr guten Freund. Und der hat als erstes zu mir gesagt, tu mir einen Gefallen, lass dich nicht von diesen Gedanken beherrschen. Deswegen finde ich es aber trotzdem auch ganz gut, wenn ihr euch nochmal trefft. Das willst du auch, ne? Das ist, was ich unbedingt nochmal will. Finde ich auch sehr richtig. Weil ich hab ihn nochmal angerufen und da lief der AB und da habe ich halt gesagt, du kannst das jetzt nicht so, das kann man nicht so stehen lassen, das geht nicht, das ist ja unmöglich. Das ist ja vor allen Dingen, er kann ja sich immer und immer wieder so verhalten und immer wieder neue Leute mit reinreißen. Ja, eben. Und ich hab mich mit meinem Freund unterhalten, mit einem guten Freund, einem platonischen Freund. Und der hat zu mir gesagt, du musst ja was unternehmen. Wenn das wirklich an dem ist, dann macht der weiter. Dass du noch mehr Unheil verhinderst jetzt. Ja, ich habe eine Verantwortung, weil ich weiß. Ja. Ne? Und irgendwo... Matthias, jetzt haben wir so viel über die Vergangenheit geredet, wie es dazu gekommen ist. Das ist jetzt, was hast du gesagt, fünf Wochen her. Ja, dass ich weiß. Wie gehst du denn jetzt damit um? Du hast gerade, glaube ich, angedeutet, dass du es kaum jemandem bisher erzählt hast. Ja, zwei Leuten. Zwei Leuten, Das Schlimmste wird noch sein, das meinen Eltern beizubringen, weil ich glaube, das ist, ich sag mal, ich habe denen vor 8 Jahren oder vor 9 Jahren gesagt, dass ich schwul bin und das haben sie irgendwie verknust, wie auch immer. Ja, meine Mutter besser, mein Vater nicht so gut, weil er in seinem väterlichen Stolz irgendwo verletzt war, heute noch. Weil ich der einzigste Sohn bin und ich sag mal, wenn die das jetzt noch rauskriegt, dann habe ich Angst. Ich habe mich mit einem Psychologen schon unterhalten und der hat zu mir gesagt, tun Sie es nicht, und er kennt mich schon lange, der hat gesagt, tun Sie es nicht, die wird höchstwahrscheinlich, so liebt die, so lieb sie die auch hat, die wird wahrscheinlich, die wird sie wegschieben. Ja. Und meine Mutter, die ist, die lebt ziemlich provinziell, die lebt auf der Provinz. Und für die, ich weiß nicht, was das für die ist. Für die vielleicht, vielleicht ist es wirklich klüger, es ist jetzt so frisch alles, dass du erstmal so auch wirklich mit dir ins Reine kommst und vielleicht mit deinem engeren Freundeskreis. Ja, ich sag mal, wenn ich stabil bin, wenn ich da gut mit umgehen kann, weil ich glaube, ich bin derjenige, der die nachher noch halten muss. Das vermute ich auch, wie du es gerade schilderst, ja. Dass du dieses noch eine weite in die Zukunft schiebst mit den Eltern und das vielleicht erst machst, wenn alles so bereinigt ist um dich herum. Sieh erstmal, dass du jetzt gut wieder in die Pötte kommst. Und ja, ich versuche mich im Moment eigentlich, ich glaube, es hätte mich schon mehr, ich meine, es kommt jetzt jeden Tag immer mehr, das braucht, glaube ich, es braucht eine Zeit. Ich habe gedacht, ja, das kommt vielleicht mit einmal oder so, es kommt nicht mit einmal, es geht so Stück für Stück, dass man das im Kopf irgendwo begreift. Hast du denn mal darüber nachgedacht, vielleicht mal zur AIDS-Hilfe zu gehen und mal mit Gleichgesinnten zu reden? Ich habe vor 2 Wochen einen Termin gemacht, ich will aber nicht hier bei mir in der Stadt gehen, weil ich da Angst habe, weiß ich nicht, ich habe da so einen Riesenschiss vor, dass ich irgendwie... Ja gut, dann mach es in einer anderen Stadt. Ich gehe in die Stadt weiter und ich habe da schon angerufen, aber ich bin eigentlich noch nicht zugekommen, weil im Moment habe ich auch den Gedanken, ich habe dann von meiner Ärztin, ich gehe erstmal, ich habe einen Hausarzt vorher gehabt und der war im Urlaub und der ist jetzt wiedergekommen und das ist eigentlich ein Mensch, der da erstmal absolute Ahnung von hat, der beschäftigt sich seit 15 Jahren damit und zu dem gehe ich jetzt erstmal. Und ich weiß nicht, die AIDS-Hilfe ist eigentlich auch, ich weiß nicht, ich kann der nicht so viel abgewinnen. Ich habe vor 4 Jahren einen Bekannten verloren, der ist an AIDS gestorben. Und da habe ich irgendwo gemerkt, dass die AIDS-Hilfe, ich weiß nicht, die hat den nicht irgendwie aufgefangen oder so. Matthias, da gibt's solche und solche. Also ja, ich kenne sehr viele Leute in Köln, die in der Kölner AIDS-Betreuung arbeiten. Das sind wunderbare Leute. Und die ist ja, ich habe auch schon gedacht, nach Köln zu gehen, aber es ist ein bisschen weit, um mal dahin zu fahren. Aber wenn du schon mal einen Arzt hast, dem du vertraust und der sich gut auskennt, ist auch schon mal ein Schritt. Ja. Und du kannst diesen Termin ja mal wahrnehmen. Wenn es nicht dein Ding ist, dann lass es halt sein. Aber ich würde jetzt an der Stelle auch mehrere Versuche unternehmen, damit du nicht alleine bist, auch mit den Gedanken und nicht im Kreis dich ständig drehst. Ja, ich muss es auch irgendwie raustragen, weil ich kann es nicht unter 2 Leuten lassen, weil die sagen irgendwann völlig auch, richtig. Ich krieg das nicht mehr im Backen, ne? Lieber Matthias, wir unterhalten uns ja schon sehr lange. Ja. Und wir müssen uns jetzt verabschieden, hier im Rahmen der Sendung. Ich würde dir aber auch gerne nochmal anbieten, dass du mit meinem Psychologen vielleicht noch ein paar Worte redest. Oder möchtest du das nicht? Ach, ich suche eigentlich im Moment, ich suche an allen Seiten irgendwo, dass ich reden kann. Ja, dann... Das hilft sowas von ungemein. Ich habe erst gedacht, das hilft nicht oder so, aber... Glaube ich. Reden hilft, ne? Weil ich in dem Moment, wo ich rede, komme ich auch irgendwo... Na klar. Dahinter, ne? Ja, also das ist der Peter und der Peter wird dich gleich wieder zurückrufen, anrufen. Leg du mal auf. Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute. Toi, toi, toi. Ich wünsche dir was. Danke, tschüss. 16 Jahre alt und er heißt, na, wie heißt er? Hallo. Stefan. Stefan, hi. Hallo Jürgen. Na, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Fragen an Domian. Fragen an Domian? Ja. Mensch. Du willst mich was fragen? Ja, zum Beispiel, ich schaue deine Sendung jetzt schon seit 2 Jahren und mich würde interessieren, was du immer aufschreibst. Was ich hier immer aufschreibe? Ja, ist genau ganz, ganz unspektakulär. Ich schreibe einfach immer mir dann nochmal den Namen und das Alter oder vielleicht die ein oder andere Information auf, die der Anrufer mir gerade sagt. Aber im Prinzip aber stehen hier nur die Namen, weil die Namen oft auf meinem Computer wieder weggelöscht werden und ich weiß dann, mit wem ich gesprochen habe. Ach so. Ganz einfach. Keine Geheimnisse. Ja, und dann noch, kann man dich eigentlich in Bayern auch empfangen auf dem Radio? Nee, ich glaube, nur über Satellit. Also das ist sehr schwierig. In Bayern geht es eigentlich ausschließlich übers Fernsehen. Ich bin sicher, dass das dritte Programm, also WDR Fernsehen, in den bayerischen Kabelnetzen eingespeist ist. Im Radio ist es viel schwieriger und komplizierter. Mhm. Von wo rufst du denn an? Ja, aus Pfaffenhofen. Ja, und du verfolgst unsere Sendung aber übers Fernsehen? Ja. Ja. Also Radio geht, aber ich glaube, da braucht man irgendwie 1000 Ausrüstungen und ich weiß nicht. Also es ist eher kompliziert. Okay, und wie sind eigentlich deine Gefühle, wenn dein Anruf gerade AIDS hat und... Was fühlst du dann? Ach, also du hast ja gerade das Gespräch mitgehört, ne? Ja. Das Gespräch mit Matthias. Also ich bin natürlich, wie wahrscheinlich alle, die jetzt zugehört haben, hin und her gerissen, einmal von Betroffenheit, dass der Matthias sich das geholt hat und von richtig abgrundtiefer Wut diesem Typ gegenüber, der es ihm angehängt hat. weil es so schäbig und hinterhältig ist. Er ist mit einem Mann zusammen, es ist sein Freund, er liebt ihn und er sagt ihm nicht, dass er positiv ist und lässt dann auch noch zu, dass sie ohne Kondome miteinander Sex haben. Da geht alles in mir hoch. Also es ist in diesem Fall war es gerade wirklich eine Mixtur zwischen, ich bin traurig, dass Matthias das geschehen ist und Wut über diesen Typ, auf diesen Typ. Ich finde das eigentlich auch nicht gut, dass man ihm das sagt, dass man ihm das nicht sagt. Ja, ja. Stefan, was noch? Ja, was machst du jetzt mit deinen Haaren? Ihr seht es nicht. Ich hab's mir doch gedacht. Ich hab mir die Haare ein bisschen geschnitten. Ich nehme mal den Kopfhörer ein bisschen runter. Seht ihr das? Man sieht eigentlich nicht. Nein, man sieht nichts. Ich mache das immer so dezent. Es ist vielleicht ein halber Zentimeter oder so, weil ich immer eigentlich diese Länge jetzt beibehalten möchte. Aber ich werde demnächst sie mal ein bisschen länger wachsen lassen und wir lassen uns mal überraschen, was da mit den Haaren passiert. Okay? Ja, ich würde es auch länger lassen. Würdest du länger lassen? Was hast du denn du für Haare? Ja, Moment. So ähnlich, Irokesenschnitt. Irokesenschnitt? Ist ja, das so ähnlich, nur oben ein bisschen breiter. Ist auch sehr pfiffig. Warum Irokesenschnitt? Einfach so, weil früher hatte ich immer diese Pilzfrisur. Aha. Und jetzt wollte ich es halt ein bisschen kürzer machen. Mhm. Und hast du die Haare irgendwie gefärbt? Nee, aber ich will es mir hochstylen. Hochstylen? Ja. Also und vielleicht knallrot färben? Ja, aber... Oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. Mal schauen, was würden die Eltern? Die Eltern würden wahrscheinlich schimpfen dann, oder? Naja gut, die haben eh weniger zu melden. Die haben weniger zu melden. Hm. Noch eine Frage? Oder war es ja, das? Noch eigentlich. Eine? Simpsons. Simpsons? Ja. Ja, da hast du mitbekommen, dass ich Fan bin, ne? Aha. Ja. Oh, schaust du dich eigentlich immer an? Ja, nachmittags gucke ich kein Fernsehen. Ich glaube, das läuft bei ProSieben nachmittags irgendwann. Aber ich habe einen wunderbaren Kollegen, der mir das immer aufzeichnet und ich mir gerne nachts, wenn ich von meiner Sendung hier komme, dann zu Hause die Simpsons reinpfeife. Und das finde ich sehr spaßig. Ich bin ein Humor-Fan. Ja, ich auch. Ja. Und dann auch? Ja. Was machst du eigentlich in deiner Freizeit? In meiner Freizeit, die ja nicht so groß ist, wenn ich in der normalen Sendestaffel hier bin. Ach, was mache ich? Ich treibe gerne Sport, ich lese gerne, ich faulenze gerne, ich gehe gerne essen, ich fahre Fahrrad und so Sachen. Nichts Besonderes. Die üblichen Sachen. Okay. So, Stefan, das war's. Ich danke dir für dein Interesse. Ja, danke. Und ja. Sage schöne Grüße nach Süddeutschland. Ja, okay, tschüss. Und tschüss. Petra ist dran. Und Petra ist wie alt? Petra ist 58. Ja, ich bin 58 alt. Petra, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe also ein etwas größeres Problem. Ich bin seit knapp 40 Jahren mit einem 15 Jahre älteren Mann verheiratet, der also, als ich ihn geheiratet habe, schon etwas krank war und hat seit ein paar Jahren die Alzheimer. Er war jetzt im Krankenhaus gelegen und sollte ins Pflegeheim und wurde von guten Bekannten aufgemischt, kann man so schön sagen, dass er das nicht machen müsste. Also ich war jetzt schon zweimal in der Klinik gewesen. Mhm. Also meine Nerven sind auch nicht mehr die beste. Mhm. Und jetzt habe ich ihn halt wieder nach Hause bekommen. Wie stark ist die Krankheit denn schon fortgeschritten? Ja, so im Mittelstadium. Mhm. Beschreibt mal so ein paar Verhaltensweisen oder ja, Zustände dass, von ihm. Ja, dass er halt morgens nicht mehr weiß, was er nachts angestellt hat. Mhm. Wir haben zwar getrennte Zimmer und ich habe ihn auch eingeschlossen unten in der Wohnung. Mhm. Er ist also auch hingefallen, hatte sich den Arm gebrochen und alles. Mhm. Und jetzt... Kannst du mit ihm noch reden, ganz normal? Oder nein, auch nicht mehr? Nein, das aber ab und zu... Er kennt dich schon? Ja, ab und zu, sagen wir mal, dann komme ich an ihn dran und ich merke auch, er versteht es. Mhm. Und jetzt ist aber... Eine Frage noch. Sagt er von sich aus ab und zu schon mal irgendetwas? Nee, ganz wenig. Er ist ganz in sich gekehrt und lebt in seiner Welt. In seiner Welt, ja. Hauptsächlich, wenn er mit mir zusammen ist, also lebt er in seiner Welt, ignoriert mich manchmal. Mhm. Es kommen auch also Aggressionen hoch. Wie ist das so mit den körperlichen Dingen? Kann er noch, geht er zur Toilette oder funktioniert das? Ja, das funktioniert nachts oft nicht. Mhm. Und am Tag, ja, da ist er dann dauernd auf der Toilette rum, aber nachts nicht. Das heißt, für dich ist das eine ganz große Belastung, den Mann zu pflegen. Ja. Und ich habe auch mit der Jugend drüber geredet. Ich habe also noch unter anderem, ich habe noch drei Kinder. Ich möchte nicht ins Detail gehen, wenn jemand zuhört, der kennt er mich. Ja. Und jetzt ist halt folgendes Problem. Ich habe also vor etlichen Wochen jemanden kennengelernt und habe jetzt halt in meiner Seele das Riesenproblem. Du hast einen Mann kennengelernt? Ja. Und empfindest für diesen Mann ja sehr viel? Ja. Mhm. Ja. Und ich bin also jetzt also hin und her gerissen und habe jetzt seit ein paar Nächte, wo ich also nicht schlafen kann, die Sendung von dir da mitgekriegt und habe heute Abend als erstes Mal diese Nummer abgetippt, habe mir das Telefon ans Bett geholt und bin auch gleich durchgekommen. Ja. Jetzt sag mir doch nochmal, das hast du gerade so erzählt, es gab Verwandte oder Freunde, die haben ihn aufgehetzt, dass er nicht in ein Pflegeheim war. Ja, er war vom Krankenhaus aus, sollte er nicht mehr entlassen werden nach Hause, weil ich nicht mehr kann. Sein Arzt hat es befürwortet und ich habe also ein Jahr gekämpft, dass ich das für mich also in die Reihe bringe. Ja. Und dann kam halt Besuch und heute wurde mir das also wieder bestätigt, dass es jemand war, der ihn also auch sehr gut kennt und sagt, also da brauchst du nicht hinzugehen, wenn du nicht willst. Ist das denn wirklich so bei dieser Erkrankung, dass der Patient dann durchaus noch sagen kann, ich will das nicht? Ja, wenn er lichte Momente hat, und bei mir ist jetzt halt, ich bin also durchgedreht und... Also du hast ihn jetzt wieder zu Hause und die Perspektive ist, dass du ihn weiter pflegen wirst müssen und sein Zustand wird sich wahrscheinlich verschlimmern. Ja, und mein seelischer Zustand, deiner auch und sein körperlicher auch, sein Krankheitszustand. Ja, ja, ja. Und die Belastung wird immer größer. Ja. Und hinzu kommt jetzt die seelische Zerrissenheit, dass du einen Mann kennengelernt hast, in den du dich verliebt hast, sagen wir es so, ne? Ja, ist so. Ja. Das ist wirklich also, weil auch, sagen wir das andere, die Beziehung, die zwischenmenschliche Beziehung, sagen wir auch seit 8 Jahren nicht mehr funktioniert. Wie lange ist dein Mann eigentlich jetzt richtig für dich belastend krank? Ja, seit 4-5 Jahren. 4-5 Jahren, das ist auch eine sehr lange Zeit. Ich war auch schon zweimal in psychosomatischer Klinik. Petra, ich will jetzt mal was sagen. Mach dir bloß kein schlechtes Gewissen, dass du jetzt einen Mann kennengelernt hast, zu dem du gute Gefühle hast. Ja, nur diese Gefühle, also traue ich mir nicht auszuleben. Ich würde es erstmal, ich sag's dir mal als Außenstehender. Ja. Als Außenstehender denke ich jetzt, die Petra hat in all ihrer Belastung und in all dem Unglück ein großes Glück, dass sie einen neuen Menschen kennengelernt hat. Ja. Und ich finde, das ist kein Verrat an deinen Mann. Ich finde, du tust deinem Mann nichts Böses damit, wenn du einen anderen Mann liebst. In dem Fall, wie du ihn jetzt geschildert hast. Ja. Ich habe also noch eine Tochter, also eine erwachsene Tochter, die also behindert zur Welt kam. Das auch noch? Ja. Das heißt, da warst du auch sehr belastet und... Ja, ja. Und lebt die habe ich also vor 2 Jahren, ging die jetzt weg ins Heim. Mhm. Aber freiwillig. Mhm. Und da dachte ich, ich bin etwas freier und jetzt kam das halt, dass diese Krankheit meines Mannes da halt. Wird denn die Liebe von diesem anderen Mann, deine Liebe, wird die erwidert? Nur die körperliche. Nur die körperliche? Ja, weil ich ja keine große Möglichkeit habe, also hier auch wegzugehen oder sonst was, sondern nur das sind gestohlene Stunden. Ja. Ist der andere Mann verheiratet auch? Lebt getrennt. Er lebt getrennt, ja. Ja. Du würdest aber gerne, wenn du frei wärst, mit ihm mehr zusammen sein. Ja, oder vielleicht sogar mit ihm zusammen wohnen. Nein, das nicht. Das nicht, aber das nicht. Dich auf eine Beziehung schon einlassen. Ja, ja, ja. Ach, und Peter, das ist so ein Zwiespalt, also der mir also auch seit ein paar Wochen den Schlaf raubt. Und da bin ich also auf deine Sendung da gekommen. Ja. Liebe Peter, es tut mir jetzt wirklich von Herzen leid, weil meine Sendung jetzt gleich zu Ende ist. Ja. Ich sage dir nur noch mal von meiner Seite aus, dass ich es wunderbar finde, dass du einen anderen Mann im Moment gefunden hast. Und wenn es auch nur in Anführungszeichen eine körperliche Verbindung ist. Ja. Ich finde, dass du dir kein schlechtes Gewissen machen solltest. Mhm. Aber ich möchte auch, dass du jetzt gleich noch mal mit meinem Psychologen redest. Ja. Ne, wir stehen jetzt unter Zeitdruck und ihr habt gleich da ein bisschen Zeit. Ja. Der Peter wird dich gleich noch zurückrufen. Ja. In den nächsten Minuten oder in den nächsten 10 Minuten. Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, das machen wir so. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke, Domian. Tschüss, Petra. Schön, deine Sendung ist schön. Vielen Dank. Tschüss, Petra. Tschüss. In der Technik, heute Nacht Hans-Jürgen Wilde und morgen heißt unser Thema, ich habe es ja schon angekündigt, meine Ekstase. Was bringt euch in Ekstase und was ist für euch der ultimative Kick? Darüber reden wir morgen. Schöne Nacht. Bis dahin.